Kundgabe 749. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.01.1939. Besieger der Materie. Erschließen des inneren Auges. Geistiges Wachstum. Je eifriger du die Verbindung suchst mit deinem himmlischen Vater, umso leichter wird dir die Aufnahme der Kundgaben vom Jenseits sein. Denn es bildet sich die Seele gleichsam eine Himmelsleiter, die sie leicht erklimmen kann, je weniger Widerstand ihr der Körper entgegensetzet. Und so ist eine immerwährende Verbindung die sicherste Gewähr für dein Vorwärtsschreiten. Und es wird sich dir in der Folge auch bemerkbar machen, dass du im Geistigen gewaltige Fortschritte machst, so du nur beachtest, wie fernliegend alles Weltliche dich berührt, wie unwirklich und unwesentlich dir alles erscheint, was im Grunde ja auch unwesentlich ist, und wie das Wichtigste für dich nur alles geistige Erleben ist und bleiben wird. Und wenn dein Geist nun die Materie um sich überwunden hat, dann dringst du auch immer tiefer in das Geistige ein. Es wird sich dir nun sichtbar und hörbar erschließen, was dir heute noch ein Geheimnis ist. Und aller Kampf, der jetzt noch der Materie gilt, wird fernerhin sich erübrigen. Denn dem geklärten Geist, den die Fesseln der Materie nicht mehr drücken, ist der Aufschwung in die lichten Sphären unbehindert. Er braucht das Leben auf Erden nicht mehr zu seiner Vollendung. Er ist als Besieger der Materie berechtigt, der Teilnahme am tiefen Wissen um geistige Wahrheiten. Und so wird ihm auch, dann vom himmlischen Vater, alle Möglichkeit gegeben, in diese einzudringen. Was ihn nun auch bewegt, was er zu erforschen begehrt, nichts ist ihm verschlossen. Und die Stunden seligster Erbauung stehen einer solchen Seele nun bevor, die den Weg der lichten Wahrheit beschritten hat und deren Verlangen der endgültigen Vereinigung mit dem ewigen Schöpfer gilt. So genüge es dir zu wissen, dass auch dein Geist jene Stufe erreichen wird, wo alle Fragen, die dich heute noch beschäftigen, dir klarstens beantwortet werden. Denn die im Suchen stehen aus freiem Willen, denen ist aller Beistand zugesichert. Wie sich in der Natur alles nach göttlicher Weisheit in wohlbedachter Reihenfolge ergänzt und vervollkommnet, wie alles den Werdegang geht in göttlicher Ordnung, so ist auch das geistige Wachstum Schritt für Schritt zu beobachten. Es muss immer erst ein gewisses Stadium erreicht sein, um die nächste Stufe zu betreten. Und allen Vorbedingungen muss Rechnung getragen werden, auf das kein lückenhaftes Wissen einem Ausreifen der Seele hinderlich ist. Sehet, und so sollt ihr Menschen euch nicht kümmern, wie und in welcher Art euch der Vater dieses Wissen vermittelt. Denn alles geschieht nur, um euch das Himmelreich zu erschließen in aller Glückseligkeit. Und dazu trägt auch das kleinste Geschehen bei, nur euch oft nicht recht verständlich. Wer nun die Verbindung mit dem Vater des Öfteren sucht, dessen Herz soll nicht bangen vor der Aufgabe, die ihm gestellt ist. Des Vaters Wege sind wunderbar, seine Liebe unendlich, seine Macht gewaltig. Und er sollte nicht dies zu Wege bringen, einem willigen Kinde das Verlangen des Herzens zu stillen, den Geist in die Unendlichkeit Einblick nehmen zu lassen und ihm das innere Auge zu erschließen? Es wird kommen wie ein Traum in der Nacht. Was unmöglich erscheint im täglichen Einerlei des Lebens, wird Gestaltung gewinnen und das Erdenkind ist plötzlich sehend geworden im Geist. Nur ein völliges Loslösen von der Welt ist erforderlich. Wer auch das Letzte hingibt aus Liebe zum Vater, dem wird der Vater wiedergeben, unvergleichlich Schöneres. Und er wird erkennen, dass sein Opfer ihm die Fülle göttlicher Liebe eintrug, indem sein Geist empfing im Übermaß. Und nun höre noch den Rat, der dir aus der Höhe zugeht. Die gleichen Geisteskräfte warnen dich vor Übereilung. Es wissen die Menschen oft nicht, die Grenzen zu ziehen zwischen richtiger und falscher Anwendung der Gebote. die das Forschen nach Übersinnlichem betreffen. Es ist allemal Vorsicht geboten, so die Menschen die geistige Reife nicht erreicht haben und für Kundgaben von oben gewissermaßen noch nicht empfangsfähig sind. Es werden diese aus ihrer Bahn geworfen und ihre geistige Verfassung wird keinen Fortschritt nehmen, sondern eher die Bedeutsamkeit der Kundgaben von oben verkennen und als nicht gottgewollt ablehnen und verdammen. Bei ihnen ist die Zeit noch nicht gekommen. Und so sie gläubig bemüht sind, recht vor Gott zu wandeln, soll ihnen ihre Anschauung belassen bleiben. Denn ein völliges Aufklären ist dort nicht geboten, wo man bereits die Wahrheit voll zu erkennen glaubt. Und um nicht zu verwirren und große Zweifler in noch größere Zweifel zu stürzen, sollst du dein Vorhaben, in Klammern Nummer 746, noch nicht ausführen, bis du nähere Anweisung erhältst. Denn es sieht der Herr in die Herzen derer, und er bedenket einen jeden nach Bedarf. Solches nur zur Kenntnis, dass sich die Gelegenheit von selbst finden wird, für welche deine Zeilen durch dich empfangen wurden, dass sie aber zur Zeit noch nicht ihren Zweck erfüllen möchten. Amen.